Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 18, 2018, passt ja, Episode 568, freie Software für freie User. Ich glaube, diese Überschrift hatte ich schon mal irgendwie, die musste ich schon mal irgendwie haben. Ja, es ist irgendwie so angelehnt, ne, an freie Fahrt für freie Bürger, ne? Und sowas kann mir nicht jetzt heute nach so vielen Jahren Rios Wochensicht das erstmal einfallen. Das gibt's nicht. Also, falls es hier eine Folge gab, die schon mal so hieß, muss man wohl damit leben. Ja. Naja, damit leben muss man wohl auch, dass der VLC-Player vom Amazon Fire TV verschwindet. Ja, es raschelt im Busch zwischen den beiden Entwicklern. Zwischen der Plattform und den Entwicklern der VLC, des VLC Media Players. Denn es ging irgendwie ein skurriler Streit irgendwie voraus. Bevor ich jetzt zu Spekulationen komme, erstmal, was war Sache? Also, zunächst mal, der VLC-Player ist, so wie er jetzt momentan ist, ist laut den Entwicklern oder dem Entwickler JBK, ja, zu stark mit Bugs vollgestopft und die wollen das so nicht mehr tragen, ja. Also wollte der Entwickler JBK die alte Version weg machen und eine neue Version zum Download anbieten, was wiederum Amazon nicht machen wollte. Die haben sich geweigert, die aktuelle Version der Software eben in ihrem Store anzubieten. Warum? Das bleibt jetzt eben ein Fall für Spekulationen. Da gibt es verschiedene Ansichten. Ja, das hängt an mit Problemen, die jetzt so intern mit der Versionspflege und der Kompatibilität zu tun haben könnte, bis hin zu Fragen, ob der VLC-Player denn, weil er ja freie, offene Formate abspielt, auch Sachen, die eben nicht unbedingt gewünscht sind von Amazon, ob da eben Amazon zwar die alte App nicht löschen will, klar, schlechte Presse, aber dafür auch keine neue Version eben hinzufügen möchte. Also die offizielle Begründung war, weil bei der neuen Version die Playlists nicht mehr vorhanden sind von der alten Version. Also das heißt, die User würden ihre Playlists verlieren. Deswegen wird das nicht aktualisiert. Eine ziemlich, sagen wir mal, schwache Begründung meiner Meinung nach. Ja, wie viele Leute haben denn schon umfangreiche Playlists in VLC-Player abgelegt? Und das auch noch ohne Backups. Egal, auf jeden Fall hat sich deswegen jetzt JBK dazu entschlossen, also der Entwickler von VLC, die von Bugs verseuchte Version vom VLC Media Player aus dem Amazon App Store rauszunehmen. Das heißt, aus für VLC Player auf Fire TV. Ich kann die Begründung von JBK nachvollziehen, denn mit einer alten, unsicheren Version, die voll mit Bugs ist und keine Fixes bekommt, da wird eine Software auch diskreditiert. Ja, und ich meine, VLC ist eh kein Musterbeispiel an Bugfreiheit, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ich habe das eine ganze Zeit lang zum Beispiel auch auf Linux nicht mehr benutzt. Bis zum heutigen Tag benutze ich auch den M-Player statt VLC, weil der VLC mein System regelmäßig zum Absturz gebracht hat. Wie es heute ist, weiß ich nicht mehr. Aber das war natürlich nicht akzeptabel. Somit bleibt es natürlich hier eine große Sache. Was machen jetzt die Leute, die hier den VLC-Player haben wollen, so einfach Sideloading gibt es leider keine Möglichkeit bei den neuen Fire TVs, ja. Aber naja, ich glaube, da muss man eben jetzt damit umgehen. Ja, muss man damit leben. C'est la vie, ne? So, wie es ja immer heißt. Ja, was anderes, ist gar nicht so dramatisch, aber doch schön, oder auch nicht, ne? Ein Google-Doodle für Karl Friedrich Gauss. Oder, wie ich sag, ein Google-Doodle für meinen schlimmsten Albtraum. Ja, der Mathematiker Karl Friedrich Gauss hat jetzt die Ehre bekommen, von Google ein Google-Doodle hier zu bekommen. Ja, würde ihm nichts mehr bringen, denn er ist ja schon 1855 gestorben in Göttingen, übrigens 1777 geboren in Braunschweig am 30. April. Ja, das ist wohl auch der Grund für das Google-Doodle. Ja, bald, wie viel? Ja, heute haben wir ja den 30. April, ganz genau, richtig, ja. Und damit endlich mal wieder eine würdige Person, die das Google-Doodle kriegt. Übrigens, wer den Mann nicht kennt und denkt, naja, so ein Mathematiker, was soll denn das, interessiert mich nicht. Der Mann ist auch auf den 10-Euro-Scheinen drauf. So sieht das aus, ja. Das, so berühmt war der. Mhm. Ja, und naja, auch wenn ich mit Mathematik nicht so viel am Hut habe, endlich mal wieder ein Google-Doodle, dass nicht irgendwelche, ja, Leute, weil die, was weiß ich, irgendwas, nein, ich, um Himmels Willen, ich sag's jetzt nicht, ja, sonst kriege ich wieder Kritik ohne Ende, ja. Aber manche Sachen qualifizieren einen nicht, mit Leuten auf eine Stufe gestellt zu werden, ja, nur weil die, ja, irgendwelche fragwürdigen Sachen mal gemacht haben, ne. Das dann irgendwann zu irgendwelchen Reaktionen führte. Ja, da können wir nämlich jeden, für jeden einen Google-Doodle machen. Das wäre doch auch mal was. Das ultimative Menschen-Google-Doodle. Ja, aber bitte ohne Sternchen und außer so und so. Ja, das sowas gibt's nicht. Twitter macht sich weiter mal selbst kaputt. Ja, sperrt jetzt massiv Apps. Ich habe gar nicht gewusst, dass es so viele Twitter-Apps gibt. Ja? Eine Sperrung der API setzt 142.000 Twitter-Apps lahm, ja? Die für 130 Millionen sogenannte Low-Quality-Tweets in einer Woche verantwortlich sind. Das ist ja, wie soll ich sagen, also da habe ich gleich mehrere Probleme damit. Also es ist nie was Gutes, wenn man eine API, die man selbst entwickelt hat, auf einmal einstellt und schon gar nicht unter dem Motto, dass man Chunk-Tweets, ja, wegmachen will. Also ich habe schon mal ein Definitionsproblem, ja. Was ist ein Low-Quality-Tweet? Was für den einen Low-Quality ist, ist für den anderen der Sinn, ja, hier auf Twitter überhaupt was zu tun, ja. Das ist der Grund, warum ich nichts mehr auf Twitter tue übrigens, ja. Ich habe keinen Bock auf eine zensierte Meinungsvorgabe, ja, was dieser Jack Dorsey mit seiner verkackten Meinung da, sich vorstellt, was Low Quality ist und was nicht, ja. Da haben wir grundsätzlich unterschiedliche Meinungen dazu, ja, deswegen ist Twitter nicht mehr meine Plattform. Ja. Aber die Frage ist natürlich, und das setzt auch eine ganze ganz falsches Signal an die elektronischen Medien. Die Frage ist ja, was ist Low Quality? Wer entscheidet das? Und deswegen eine Beurteilung steht eigentlich so einer Plattform gar nicht erstmal zu. Es gibt zwar einige Sachen, wie zum Beispiel Spam, ja, aber die einfach keine Meinungen beinhalten, aber Meinungen, auch wenn sie kontrovers sind und vielleicht den Anschein haben, dass sie gebottet sind, ja, sind nun mal Meinungen, ja, auch ich verbreite meine Meinung mit Bots, ja, ist doch ganz klar, ich gehe doch nicht auf jede Plattform und logge mich dort ein, wenn ich einen Blogpost schreibe, ja, Blödsinn. Das machen für mich natürlich Dienste, ja, die meinen Blogpost dann eben verlinken und in den verschiedenen Social Media Networks posten. Ja, so ganz klar. Und das war ja bis vor kurzem auch noch was Schönes. Übrigens, ganz komisch, ja, das machen immer noch alle, nur die einen dürfen es, die anderen dürfen es nicht. Und genau das ist eben diese Unterscheidung, die ganz, ganz arg falsch gelaufen ist bei Twitter und deswegen auch für die Zukunft kein Vertrauen mehr aufkommen lässt, dass Twitter nochmal irgendwann sowas wie eine freie Meinungsäußerung überhaupt im Ansatz noch bringen kann. Ja, bei der nächsten Meldung, da wollte ich zuerst sagen, tja, die freie Wahl von Kabelnetzbetreibern ist jetzt weg und da fiel mir noch rechtzeitig ein, dass es, naja, noch nie eine Wahl für einen Kabelnetzbetreiber überhaupt gab, ja. Vodafone und Unity Media wollen zusammen gehen, ja, also ich weiß nicht, Vodafone und ja, die wollen halt eben fusionieren, ja, Liberty Global ist ja die Hauptgesellschaft, ebenfalls eine US-Kabelrie ist ja, dem gehört eben Unity Media und Vodafone hat ja Kabel Deutschland übernommen und die beiden wollen jetzt auch noch zusammen, dann gibt es nur noch ein großen Kabelnetzbetreiber quasi, ja, ich weiß nicht, gibt es noch einen anderen, keine Ahnung, die Telekom motzt jedenfalls und sagt, das wäre schlimm, wegen dem fehlenden Wettbewerb dann natürlich, ne. Ich muss sagen, wo ist denn da der Sinn dieser Aussage, wisst ihr, ich meine, man hat doch noch nie eine Wahl gehabt. Man wohnt in einem Gebiet und dann kann man zum Kabelnetzbetreiber gehen oder nicht. Es nützt mir nichts, wenn es zwei Kabelnetzbetreiber gibt. Ja? Der eine an dem Ort, wo ich eben nicht wohne und der andere an dem Ort, wo ich wohne. Und das ist ja bisher auch so eingeteilt gewesen. Ich glaube, Unity Media, da war auch Kabel BW mit dabei. Ja? Und genau, Kabel BW, also BW für Baden-Württemberg, ja, das sind natürlich jetzt noch einige anderen dazugekommen, zum Beispiel ich, Nordrhein-Westfalen, Lesi, Hessen, ja, und im Kabel BW, das sind die Betreiber von Unity, oder das sind die Netze von Unity Media, und wenn ihr eben in Hessen, Nordrhein-Westfalen oder Baden-Württemberg wohnt, dann habt ihr Unity Media. Ende. Ihr könnt nicht sagen, okay, ich möchte aber gern Vodafone haben, ja, geht nicht, dann müsst ihr umziehen. Nämlich zum Beispiel nach Rheinland-Pfalz, glaube ich, ist Vodafone-Kabel und noch andere Bundesländer, ja, die gehören dann eben Vodafone, ne, sozusagen. Und da hat man einfach keine Auswahl. Da hatte man noch nie eine Auswahl, ja. Und deswegen finde ich auch diesen Zusammenschluss jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so schlimm mehr. Ja. Wenn ich eine Wahl gehabt hätte, dann würde ich jetzt Ceder und Mordio schreien, ganz einfach. Stellt euch mal vor, ihr habt beim Telefonanbieter, es gibt jetzt nur noch einen Telefonanbieter dann beispielsweise. Ja. Das wäre auch schlimm, da würde ich nicht mitmachen, da würde ich mich dagegen wehren. Ja, aber wenn ich jetzt in einem Bereich sowieso nur einen Telefonanbieter habe und die anderen haben irgendwo einen anderen, das interessiert mich ehrlich gesagt nicht. Ja, deswegen, es war schon von Anfang an ein Monopol. Ja, als es noch staatlich war, als es dann privatisiert wurde, es war immer ein Monopol. Ja, und das ändert sich eben durch die Übernahme auch nicht mehr. Ja. Damit ist natürlich auch sowieso, auch das, es braucht man keine Bedenken mehr zu haben, ja, das deutsche Kabelnetz ist nicht mehr in deutscher Hand, ja, Unity Media gehört eben Liberty, und das ist ein US-Unternehmen, Vodafone ist ein britisches Unternehmen, damit war's das, ja. Es gibt keinen deutschen Kabelnetzbetreiber mehr, zumindest ein großer. Es gibt, glaube ich, noch ein paar ganz kleine regionale Betreiber. Ja? Die sind aber auch nur in den entsprechenden Orten dann verfügbar. Ja? Von daher, wie gesagt, prinzipiell eigentlich egal. Ja? Man kann natürlich davon ausgehen, dass hier vielleicht das Bundeskartellamt sich noch meldet und da vielleicht Schwierigkeiten macht. Zu Unrecht meiner Meinung nach. Denn es, wie gesagt, es spielt keine Rolle mehr. Ja, ob jetzt das zwei Unternehmen sind oder ein Unternehmen, das spielt für die Verbraucher keinerlei Rolle mehr. Schlimm. Da müsste eigentlich dringend was gemacht werden, so eine Liberalisierung wie auf dem Strommarkt beispielsweise, wo es ohne Probleme möglich ist, dass ich zum Beispiel irgendwo anders her meinen Strom beziehe. Ja? Da gibt es etliche Stadtwerke, da kann man bundesländerübergreifend Strom beziehen bei denen, zu denen ihren Preisen, also es gibt einen echten Wettbewerb. Und ich finde, sowas könnte man doch auch in den Kabelnetzen machen. Klar, es ist nicht ganz so einfach, weil es da auch um Lizenzen geht. Aber dennoch wäre das sicherlich möglich, dass zum Beispiel ein Kabelnetzbetreiber dann entsprechend seinen registrierten Kunden Lizenzgebühren zahlen muss. Und dann wäre alles eigentlich okay. Also das ist kein Hexenwerk, das würde funktionieren. Das könnte man machen. Da müsste vielleicht auch mal der Gesetzgeber einschreiten und eine echte Konkurrenz wieder ermöglichen, so dass ich sagen kann, okay, was der macht die Sperrenzin, der hat RT Deutsch oder der hat RT.com nicht mehr in den Programmen, der andere ja, dann gehe ich zu einem anderen, fertig, ne? so dass man sowas haben kann. Genau, jetzt habe ich wieder was gebracht. Ne? Ja, WhatsApp, da hat anscheinend der Gesetzgeber jetzt was gemacht, zumindest mal Druck ausgeübt. Obwohl es rechtlich okay ist, wenn in der EU, Entschuldigung, nein, eben nicht mehr, ja, also die EU-Datenschutzverordnung besagt, dass solche Dienste, das ordnen jedenfalls die Experten so ein, ja, wie WhatsApp nur noch für Benutzer ab 16 Jahre legal ist. Ja. Außerhalb Europas bleibt es weiter bei 13 Jahren Mindestalter. Und das heißt, liebe Leute, ihr müsst 16 sein, für WhatsApp zu benutzen. Ob das wirklich sinnvoll ist, weil ganz ehrlich, das ist eine App, die kann man einfach so installieren. Ja, das wird jetzt der Renner werden bei den Kiddies, ja, weil das ist jetzt mega cool. Wenn man noch keine 16 ist, muss man jetzt unbedingt WhatsApp benutzen, das ist doch ganz klar. Ja, wenn sich etwas nicht ändert, dann das, ja, dass die verbotene Früchte am süßesten sind. Ja. Das kenne ich von meiner Schulzeit her und das hat sich bis heute eben nicht geändert. Sobald man etwas verbietet, ja, wird es erst recht gemacht. Das war immer noch, kann mich da gut erinnern an die Indizierungslisten von Computerspielen. Das waren genau die Computerspiele, die ich haben wollte, obwohl die manchmal totaler Crap waren. Ja. Aber die musste man haben, das war cool, ja. Dann war man der Käse. Und deswegen haben es auch alle bekommen und alle gehabt. Ja, so sieht's aus. Und ich befürchte, das wird genau denselben Effekt haben hier bei WhatsApp. Das wird die Nutzung von WhatsApp bei den unter 16-Jährigen noch weiter verstärken. Ja, vielleicht wird es dann ab 16 aber nicht mehr so cool werden, und weil dann darf man ja auch andere nutzen und dann könnte das sich wieder ausgleichen oder vielleicht sogar eben ein negativ sein für WhatsApp. Aber naja, okay. Ihr wisst ja, jeder WhatsApp-User, der weniger ist, ist ein guter User. Ja? Genau. Am 25. Mai wird übrigens diese EU-weiten Regeln greifen und noch ist da natürlich ein totales Chaos. Die Firmen haben keinen Überblick, ich ehrlich gesagt auch nicht mehr. Ich bin so etwas in der Luft, ja. Ich meine, ich habe kein Dienstleistungsunternehmen in dem Sinne. Von daher wird sich wohl auf mich nur wenig ausüben. Trotzdem muss ich natürlich schauen, was da, ob es irgendwie die Blogs betrifft, ob es den Netcast betrifft und so weiter und so weiter. Und dieses Chaos ist ziemlich groß. Ich blick da ehrlich gesagt momentan auch noch nicht durch. Und die Erklärungen helfen nicht weiter. Aber ich bleibe natürlich dran. Wie gesagt, viel wird sich da wahrscheinlich eben nicht tun. Aber viele Firmen sind momentan noch nicht bereit für den 25. Mai und das Datum rückt näher. Was ich in der letzten Woche übrigens schon an Zustimmungsmails bekommen habe, ja, da muss ich auch noch einiges abnicken, sozusagen anklicken, ja, damit ich die Dienste weiter benutzen kann. Da muss ich mal schauen. Das nervt mich so total, ja, so verrückt nervt mich das. Ich krieg ehrlich die Krise. Ich krieg am Tag 10 Mails, wo draufsteht, wegen dieser EU-Verordnung da, die interessiert mich einen feuchten Kehricht normalerweise. Und jetzt muss ich mal schauen, was da Sache ist. Ich krieg die Krise. Toll, ne? Also in Deutschland kann man echt noch was tun, ne? Bei so neuen Medien, ne? Also wer hier noch was aufmacht, so ein Startup in dem Bereich, dem ist echt nicht mehr zu helfen. Ne? Also wirklich schade. Europa wird zum Entwicklungsland, ne? Was Technik betrifft. Echt schlimm. Das Revolver-Emoji wird zur Wasserpistole. Also das ist, ich meine, Leute, das ist doch der Grund gewesen. Ja. Jetzt bald, ne, die Welle der Gewalt in der Welt hört jetzt bald auf. Ja. Syrien wird befriedet, in Irak ist Ruhe. Ja. Die Konfrontation der Supermächte Russland und USA ist dahin, wird es nicht mehr geben. Alle Friede, Freude, Eierkuchen werden sich versöhnen, keine Waffen mehr, Abrüstung überall, weil das Revolver-Emoji zur Wasserpistole wird. Ich frage mich manchmal wirklich, welche Sesselfurzer bei diesen Silicon Valley Tech Firmen momentan das Sagen haben, dass die Zeit haben, für so einen Mist sich auszudenken. Ja? Ich weiß nicht, mehr als Zeichen setzen gibt es anscheinend bei den Leuten. Ich meine, die sollten lieber mal sich überlegen, wie es mit den Messaging-Systemen überhaupt weitergeht, ja? Statt sich Gedanken zu machen, ob ein Revolver-Emoji hier ersetzt wird. Ich sag auch nicht gar nichts mehr weiter dazu, weil mir das ehrlich gesagt voll zu blöd ist. Nur so viel, ich weiß, wie ich das Revolver-Emoji jetzt umgehen will. Also wenn, und das kommt schon mal vor, ja, ich jemand ein Bild oder ein Emoji von einer Waffe schicken will, dann werde ich halt ein Bild schicken. Und zwar noch als animiertes GIF, ja, notfalls auch mit expliziten Aufnahmen. Basta. Ich lasse mich doch nicht bevormunden, welche Emojis ich nutze. Und überhaupt, ja, das ist doch eine Aussage. Es gibt verschiedene Emojis, dass man verschiedene Aussagen treffen kann. Ja? Ich will dann eben auch mal nicht von einer Wasserpistole unbedingt sprechen, sondern ich möchte auch mal von einer Waffe sprechen, von einer richtigen Pistole zum Beispiel. Ja? Ist doch klar. Und damit, ich weiß nicht, also vermutlich wollten die dieses Emoji verhindern, ja, so ein Smiley, wo sich eine Waffe an den Kopf hält, ne? Wahrscheinlich wollten die das verhindern. Ja, das würde ich dann eben, wie gesagt, mit einem GIF-Bild ersetzen, das dann explizit zeigt, wie die Folgen auch sind, ja, ganz einfach. Ich lasse mich nicht hier bevormunden von irgendwelchen Menschen im Silicon Valley, die jeglichen Sinn für die Realität bereits verloren haben und in ihrer eigenen Silicon Valley Clicky-Bunti-Fantasta-Welt leben, ja, und denken, wenn sie sowas machen, dass das irgendwas bewirken wird. Wisst ihr, Emojis töten keine Menschen. Emoji-Benutzer töten Menschen. Ubuntu 18.04 LTS ist da. Und jetzt beginnt für mich das Warten auf KDE Neon mit 18.04 Basis. Ich wusste ja, dass es irgendwann rächen wird, ja, dass ich umgestiegen bin. Um es mal kurz zu rekapitulieren. Also Ich bin umgestiegen von Ubuntu auf KDE Neon, damit ich ein aktuelles KDE-System habe. Mit der Folge, dass ich kein aktuelles Ubuntu-System habe. Ich bin das KDE Neon aktuell basiert immer noch auf 17.04 LTS, was ja soweit noch okay war. Ja. Es wurde ja von Anfang an gesagt, KDE Neon wird nur LTS-Updates machen. Ja. Das ist vernünftig. So, jetzt ist das LTS-Update da, aber KDE Neon ist noch nicht lauffähig auf 18.04. Das dauert also noch. Ja. Entwickler natürlich so Aussagen wie, ja, wir arbeiten daran, aber wir haben das noch nie gemacht und wir wissen nicht genau, wann es gibt. Wir werden es veröffentlichen, wenn alles funktioniert. Das heißt, man kann sich schon mal darauf einstellen, dass es noch Ewigkeiten dauern wird, bis eben 18.04 als Basis für KDE Neon läuft. Das nervt mich total ab. Ja, wirklich total. Ansonsten bietet nämlich 18.04 LTS Ubuntu, LTS steht übrigens für Long Term Support, das heißt, es wird 5 Jahre garantiert mit Updates versorgt, was eine schöne Sicherheit bietet. Ja. Und einer der größten Änderungen ist, also es wird, es kommt jetzt mit einem Ubuntu Desktop und Unity ist weg, Unity ist Geschichte. Optisch sieht es aus wie Unity, ist aber Ubuntu Desktop basiert auf GNOME oder GNOME, ja, wie auch immer. Und damit ist es ja vielen Rufen von vielen Nutzern eben gerecht geworden. Die wollten eben weg von Unity. Das ist jetzt passiert. Mit diesem Glaubenskrieg, da wollte ich mich gar nicht mehr dran beteiligen, aber auf jeden Fall ist es gut, dass Ubuntu jetzt wieder auf den Desktop setzt, der auch weiter verbreitet ist. Und ja, wie, dass es jetzt optisch aussieht wie Unity, ist ehrlich gesagt mehr oder minder wurscht. Ja. Die Basis, das ist immer das Wichtigste. Und das ist eins der großen Änderungen. Es gibt aber natürlich viele, viele kleine Änderungen. Auch natürlich die vielen Apps, die ja, mehr oder minder erneuert wurden. Meistens sind immer noch die neuesten Versionen dabei. Ich bezweifle zum Beispiel, obwohl ich es jetzt nicht genau weiß, ja, also ich lehne mich da jetzt sehr weit raus. aber ich glaube, da ist noch nicht der GIMP 2.10 drin. Ja, der ist nämlich auch rausgekommen, ist zum Download bereit und auch hier ist wieder das Problem, sowohl unter KDE Neon als auch unter Ubuntu in den aktuellen Versionen natürlich kein GIMP 2.10 draußen. Momentane Version 2.8, man hört sich an, ob das nur ein kleiner Unterschied ist, es ist ein Riesenunterschied, es gibt eine komplett neue Oberfläche und das Wichtigste, also für viele wird die neue Oberfläche ein Chaos werden, weil, ihr wisst ja, ne, wenn man sich an ein Programm erstmal gewöhnt hat, ja, dann wird die Umstellung schwierig. Aber die Oberfläche, die Änderung war auf jeden Fall notwendig. Ja, das war überfällig. Aber für viele noch interessanter ist, dass jetzt auch ein viel besseres Farbprofil existiert. Also die Bearbeitung von Bildern wird jetzt mit einer sehr viel höheren Farbauflösung gemacht werden, die 16-Bit-Farbauflösung. Und das ist sehr, sehr wichtig. Es wird jetzt also diese sogenannte High-Bit-Depth-Processing benutzt, ja, und Multithreaded und Hardware-Accelerated Pixel-Processing. Das ist meiner Meinung nach natürlich sehr, sehr wichtig. Ein Meilenstein hält sich auch größtenteils an den Gegel-Standard, ja, so damit eben jetzt Bilder auch sehr genau und effektiv, was die Farben betrifft, auch bearbeitet werden können. Und viele andere Sachen sind auch noch hinzugefügt worden. Ein wesentlicher Punkt ist auch zum Beispiel Metadata-Ansicht und Editierung für EXIF, XMP, IPTC und DICOM. Ja, auch das wirklich eine schöne Verbesserung. Konnte es nicht begreifen, dass man immer noch für die EXIF-Daten ein eigenes Programm laden musste, um die vernünftig zu bearbeiten. Das geht eben jetzt hier auch wunderbar. Ja, ich muss noch warten mit dem GIMP 2.10, weil ja weder in KDE Neo noch in Ubuntu ist dieses Programm mit drin. Ich werde, nachdem ich hier jetzt den die Reviews Wochen sich schon später den Uncast gemacht habe, werde ich dann die Woche über mal gucken und mir wahrscheinlich die neueste Version manuell installieren. Ich muss immer mehr Programme auf Linux manuell installieren, um überhaupt die neuesten Versionen zu bekommen. Das ist äußerst schlecht und wie immer ist da das Problem eben, dass die Repositories nicht aktuell sind und für die meiste Software überhaupt gar keine aktuellen Versionen zur Verfügung stehen, sondern nur Bugfix-Versionen von alten Ausgaben der Software. Zum Glück bei dem Browser nicht. Deswegen fällt es am normalen User kaum auf. Also da gibt es einfach den neuen Browser und fertig. Aber das ist bei den Programmen oft nicht so. Ihr müsst euch mal vorstellen, ihr habt ein Programm, das ist bei einer LTS-Version seit 3 Jahren drauf. Jetzt kommt ein total geiles, super Update mit total neuen Wahnsinnsfunktionen. Ja, kriegt ihr nicht. Ihr kriegt höchstens ein Sicherheitsupdate. Das war's. Langweilig. Zum Heulen ist sowas. Und überhaupt geht es komplett gegen meine Prinzipien, ja. Wie immer wird mir eine Rolling Distribution empfohlen, ja, wie Arc. Könnt ihr euch sonst wohin stecken, ja. Ich will keine Rolling Distribution, ich will eine Stable Version haben, aber mit aktuellen Programmen, das muss machbar sein. Wenn man das nicht hinkriegt, kein Betriebssystem machen, ganz einfach. Gut, jetzt habe ich mich wieder in Rage geredet, ja. Da hilft nur eins, ein lustiges Video anschauen, da komme ich jetzt auch zum Ende, ja. Und das Musikvideo von Miss Kuizumi Loves Ramen, also eigentlich nicht das Musikvideo der Anime-Serie, sondern das Musikvideo der Sängerin des Intro-Liedes, ja, ist mehr als nur lustig, ja. Ich krieg die Krise, wenn ich das Video sehe, super toll gemacht, muss ich immer schmunzeln. Und natürlich habe ich auch einen Link dazu gesetzt, damit ihr auch mal vielleicht auch, sagen wir mal, das Original sehen könnt, ja, mit dem Intro. Ist ja immer so eine Sache von Miss Kuizumi Loves Ramen Noodles, ja, heißt es. Und das gibt es ebenfalls bei Crunchyroll mit deutschen Untertiteln, könnt ihr euch angucken, kostenlos, ja, wenn ihr erprobt seid. Ansonsten könnt ihr natürlich einen Premium-Zugang bei Crunchyroll abschließen, dann könnt ihr alle Anime-Serien, und das sind so, so viele geniale, sehen ohne Werbung, ja. Aber es ist ja immer so, wenn man so ein Video sieht, ja, so ein Lied hört, dann hat man eben keinen Bezug, wenn man das Originalvideo jetzt sieht. Von daher guckt euch vielleicht erstmal den Vorspann an bei Crunchyroll, ja, damit ihr das geniale Intro von dem Anime seht und dann vielleicht erst das offizielle Musikvideo von der Interpretin, dessen Name ich mir einfach nicht merken kann, obwohl sie doch so wunderhübsch aussieht. Tja, so ist das. Ich bin sowas von oberflächlich. Und deswegen war es das jetzt auch für die Rios Wochensicht für diese Woche. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit auf YouTube zum Video oder im Diskussionsforum. Dort könnt ihr die Kommentare und Anregungen hinterlassen. Links und Informationen findet ihr auch unter wochensicht.thenetcast.com. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss! Tranquility Base here. The Eagle has landed.